Erster, wir bitten euch, Brüder, wegen der Ankunft von Jesus Christus. Wir werden uns bei ihm treffen. Zweiter, seid nicht verwirrt oder erschrocken. Glaubt nicht, dass der Tag des Herrn schon da ist. Auch nicht durch falsche Briefe. Dritter, lasst euch von niemandem anlügen. Zuerst müssen sich viele Menschen von Gott abwenden. Dann kommt der Mensch der Sünde. Vierter, er ist gegen alles, was Gott gehört. Er setzt sich in den Tempel Gottes. Er sagt, dass er selbst Gott ist. Fünfter, erinnert ihr euch nicht? Ich habe euch das gesagt, als ich bei euch war. Sechster, ihr wisst, was ihn jetzt noch aufhält. Er wird erst zu seiner Zeit kommen. Siebter, das Böse arbeitet schon heimlich. Aber jemand hält es noch zurück. Dieser jemand muss erst weggehen. Achter, dann wird der böse Mensch kommen. Der Herr Jesus wird ihn mit seinem Atem töten. Jesus vernichtet ihn durch sein Licht. Neunter, der böse Mensch kommt mit der Kraft von Satan. Er tut falsche Wunder und Zeichen. Er lügt die Menschen an. Zehnter, er betrügt die Menschen, die verloren gehen. Sie wollten die Wahrheit nicht lieben. Deshalb finden sie keine Rettung. Elfter, Gott lässt zu, dass sie Lügen glauben. Sie folgen der Kraft des Betrugs. Zwölfter, so werden alle bestraft, die der Wahrheit nicht glauben. Sie haben Freude an bösen Taten. Dreizehnter, wir danken Gott immer für euch. Gott hat euch von Anfang an gewählt. Er rettet euch durch seinen Geist und euren Glauben. Vierzehnter, Gott hat euch durch unsere gute Nachricht gerufen. Ihr sollt die Herrlichkeit von Jesus Christus bekommen. Fünfzehnter, bleibt also stark, liebe Brüder. Haltet euch an das, was wir euch gelehrt haben. Das gilt für Worte und Briefe. Sechzehnter, Jesus Christus und Gott, unser Vater, lieben uns. Er gibt uns Mut und gute Hoffnung durch seine Gnade. Siebzehnter, er soll eure Herzen froh machen. Er soll euch Kraft geben für jedes gute Wort und jede gute Tat.